Eine Gedenkstätte für die Soldaten, die bei NATO-Operationen gefallen sind, wurde heute vor dem Eingang der NATO-Zentrale feierlich eingeweiht. Das auf einen dänischen Vorschlag hin erstellte Monument soll nicht nur die in Afghanistan gefallenen Soldaten ehren, sondern alle die bei den Einsätzen der Allianz ums Leben gekommenen Soldatinnen und Soldaten. In der Sitzung betonten die Minister dann, dass sie alles tun werden, zivile Opfer in der afghanischen Bevölkerung zu vermeiden. Generalsekretär de Hoop-Scheffer entschuldigte sich für die Opfer, die durch das Verhalten von NATO-Truppen entstanden sind. Er und auch US-Verteidigungsminister Gates wiesen aber auch darauf hin, dass die Taliban Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzten. Das sei nicht hinnehmbar, denn wir bekämpfen Terrorismus und Extremismus, die direkten Einfluss auf unsere Gesellschaften in Kanada, den Niederlanden, Belgien oder anderswo haben, wenn wir das nicht angemessen machen. Das ist meine Message. De Hoop-Scheffer meinte, die NATO habe nun ausreichend Soldaten zur Absicherung der Präsidentschaftswahlen am 20. August. 8.000 bis 10.000 zusätzliche Kräfte seien im Land und das reiche aus, um die Aufgabe in der dritten Reihe hinter afghanischer Polizei und afghanischen Streitkräften durchzuführen. Es gehe im Wesentlichen um den Transport der Wahlunterlagen, die Sicherheit der Wahlbeobachter und die Unterstützung der afghanischen Kräfte. Eine neue Trainingsmission zur Ausbildung von Streitkräften und Polizei wurde beschlossen. Sie soll das Defizit vor allem bei der Polizei abbauen helfen. Dazu dient auch die Bereitstellung weiterer Ausrüstung. Die Sicherheit des Flugverkehrs über Afghanistan, so de Hoop-Scheffer, soll durch AWACS-Radarflugzeuge gewährleistet werden. Afghanistan verfüge nicht über eine bodengestützte Luftraumüberwachung und der Flugverkehr über dem Land sei zu umfangreich, als dass man das weiterlaufen lassen könne. Für diesen Einsatz bedarf es wohl eines neuen Bundestagsmandats, da an den AWACS-Flugzeugen der NATO deutsche Soldaten maßgeblich beteiligt sind. Zuvor schon hatten die Verteidigungsminister eine Verlängerung und Ausweitung des Einsatzes der Allianz gegen die Piraterie im Indischen Ozean beschlossen. 6 bis 8 Schiffe sollen diese Aufgabe künftig wahrnehmen, bisher sind es 5. 6 Nationen werden sich daran beteiligen, weitere könnten später hinzukommen. Noch sind nicht alle rechtlichen Fragen in diesem Zusammenhang geklärt, aber, so de Hoop-Scheffer, es sei für ihn unvorstellbar, dass sich die NATO aus dieser Aufgabe zurückzöge. Deutsche Schiffe werden an der NATO-Mission bis auf Weiteres nicht teilnehmen. Das Mandat des Bundestages erlaubt nur einen Einsatz in der parallel laufenden Mission der EU. Dort wird die deutsche Marine mit einem Schiff beteiligt sein. Ein neues Mandat wird der Bundestag vor der Bundestagswahl wohl nicht beschließen. Im Dezember, wenn das Pirateriemandat verlängert werden muss, könne dann in den neuen Beschluss die NATO aufgenommen werden, heißt es in informierten Kreisen.